Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Hausi. We'll be right back. Baby, so long. Heimspiel. Jetzt mit Hausi. Get up now. Yes, sir. Fire burning.

Heimspiel. Jetzt mit Pausi.